bi ba bem hua hua hua he he he. So, wir beginnen mit einem Song. Ich singe, Stefan steigt irgendwann ein, dann kommt das Intro, dann kommen die Top 5, dann kommt Stefans Anekdote, dann kommt noch dreimal das Intro, dann kommen die nächsten Top 5 und dann kommt motherfucking Freestyle. Hier ist der Song. I wanna lay with you on a mountain. I wanna lay with you in the sea. You can make me whole again. Ich dachte, wir machen es nochmal. Ich kenne den Song nicht. Ich kenne den Song, ja, aber ich kenne den Lyrics. Während ich weiter singe, fängst du an zu moderieren. Alles klar. Okay. Du sollst mir den Senderablauf vorher auch ausdrucken, habe ich schon mal gesagt. Drei, vier. I wanna stand with you on a mountain. I wanna lay with you in the sea. You can make me whole again. Mein Name ist Stefan Tietze und das ist Florentin Will. Wir freuen uns, Sie zu einer neuen Folge zu Das Podcast UFO begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Gepäck spannende Anekdoten von A wie Analphabeten bis Z wie das große Zebra-Abenteuer von Florentin aus dem Zoo mit dem Wandertag der Klasse 9b in den Zoo. Wollen wir anfangen, damit die Gründe aufzuzählen, warum die Folge heute nicht so gut wird? Wir fangen erstmal an. Lokalität. Die Top 100 präsentiert von Booster Energy Drinks. Top 5. Erstmal auf Platz 5 der Gründe, warum die Folge heute nicht so gut wird. Wir sind in einem anderen Raum als sonst. Und zwar sind wir immer entweder per Skype verbunden oder im Tonstudio zusammen. Wir sind im Gefängnis. Wir sind im Gefängnis. Das ist einiges schiefgelaufen. Ich sag mal, Stefans Flirt-Tipps aus Folge 37 kamen dann beim schönen Geschlecht nicht ganz so gut an. Und er hat mich da irgendwie mit reingeritten. Deswegen. Ding, ding, ding. Wobei, so schön war das Geschlecht in diesem Fall auch gar nicht. Du musst wissen, wenn deine Mutter zuhört, ich will sie nicht beleidigen. Sehr gut, und das war der beste Gag dieser Folge. Vielen Dank. Schalten Sie jetzt ab. Sie haben ihn sicher. Auf Platz Nummer 4, Platz Nummer 5 kommen wir mal zu Ende erklären. Wir sind heute im Proberaum der Band, die Freie Radikale, im Neo-Magazin-Studio, was ein bisschen weird ist. Und ich glaube, das ist verboten, was du gerade machst. Und ich glaube, das könnte anwaltliche Konsequenzen haben, dass wir es jetzt mit aufgenommen haben, dass Florentinas Schlagzeug der Marke Tama benutzt hat. Herr Tietze. Sie sind ja... Wollen wir vielleicht erklären kurz, was wir hier alles so sehen? Wir sind ja gerade... Also ich glaube, wir sind auch deshalb so ein bisschen holprig jetzt hier eingestiegen, weil wir einfach so eine Reizüberflutung gerade erleben. Das stimmt. Und hier sind so ganz viele Poster und... Ich habe ja früher auch in einer Band gespielt und der Proberaum sah ähnlich aus. Wie wir hießen? Mhm. Guns N' Roses. Wir hatten eine gute Zeit. Man macht jetzt nicht mehr? Nee, sind wir nicht mehr so Warum? Gut dabei. Wie ist das auseinandergegangen? Ach, der Sänger war dann irgendwann auch tot. Ich weiß es nicht. Irgendwann gestorben. Gestorben. Ja, gestorben. Genau, gestorben. Ja, ist gestorben. Wir sind ein sehr schlechter Interviewer, der immer versucht, dass die Frage noch gerade richtig gestellt wird. Er ist ihre Mutter liest bereits. Oder so ein Anwalt, der sich auf den Fall nicht vorbereitet hat. Sie haben den Angeklagten getötet. Ja, das reicht doch natürlich. Haben sie ihn getötet? Und so einen breiten Grinsen dann seinen Mörder verteidigt. Ja, wo der Angeklagte auch hilft. Der Gag kommt nicht so gut rüber, Audio. Ja, ich weiß nicht. He mouth. Ja, kann man auch nicht überbringen. Du sagst eben, dass wir nicht gut visuell rüberkommen. Mm. Heißt das, du möchtest in Zukunft schon gern auf die Leinwand? Auf die Kinoleinwand? Nein. Also das Podcast-UFO der Film? Wir überspringen einfach drei Schritte. Du hast ja Kartoffelsalat nicht gesehen, den Film. Tatsächlich nicht, nein. Wo man tatsächlich mal sieht... Ich weiß nicht, ist das wirklich ein Film, wo man zwei Folgen drüber reden sollte? Nein. Nee, erzähl dir ruhig. Mm. Wir haben ja, du wolltest ja eine neue Rubrik einführen, wo wir über Filme reden. Wo wir über Filme reden. Einfach mal so ein bisschen Filme präsentiert vom Booster. Filme. Filme. Movies. Ich wollte mal mit meinem, zum Thema Aussprache, Ein Freund von mir und ich hatten die Idee, dass man zu Wetten das geht und man hat folgende Wette. Es gibt ja verschiedene Worte, die mehrere Bedeutungen haben, wie zum Beispiel das Wort Film. Einmal als Tesafilm und einmal als, und einmal als den Film, den man im Kino sieht. Man hat immer und eine 50-50 Chance. Dann sollte einer der beiden dieses Wort sagen und der andere sollte erraten, welche Bedeutung gemeint ist. Das heißt, wir machen das jetzt mal. Ich sage das Wort und du versuchst zu erraten, ob ich Tesafilm oder Kinofilm meine. Film. Also falls ihr draußen es jetzt wisst, sagt's laut. Du meinst den Film. Welchen? Du meinst den Bildschirmfilm. Nein. Aber das ist blöd zu sagen, wir wetten das, weil niemand weiß, woran du denkst. Das ist relativ einfach, die Wette ja, gewinnen kannst. Die wird das relativ okay, einfach warte, wir machen es noch zu mal. Sagen, ja, ich habe daran gedacht, was du meintest. Das war unsere zweite Idee, an welche Zahl denke ich? Eins oder zwei? Eins oder 1,1? Ihr macht es euch sehr einfach. Erstmal die Chance, dass man falsch liegt, nur 50%. Mach mal, sag mal, top, die Wette gilt. Moderier mal an. So, Florentin Will aus Ebersbach bei München wettet, dass er Worte erkennen kann, in dem Fall, dass indem er sie ausspricht. Indem er sie ausspricht oder aufschreit. Und der andere, indem er mit ihnen etwas macht und der andere muss herausfinden, welche Bedeutung er meint. Genau. Top. Die Wette. Ganz kurz, Tom Hanks, wie schätzen Sie die Chancen ein des jungen Florentin Will, der 16 Jahre alt aus Ebersbach stammt? Well, I think as Shakespeare once naja, said, ich glaube, dass wie Shakespeare damals sagte, dass man sagt jedenfalls, tools that are given to them and as my arch nemesis, the Duke of York genau, once said, warum the French are coming, the French, two weapons, don't let the French come in, we will beat them at the beaches. Ein schönes Land. That's why ich bin gern hier. Ich glaube auch, dass Florentin Will aus Ebersbach diese Wette bestehen kann I think he nicht. Can do it. Ich glaube, er schafft es nicht. And if he doesn't, und I'm ready sollte, to face the French in war once again die and Franzosen beat them as they im shall Krieg be beaten. Zu besiegen. Good luck. Wie bereit, you can sagte, do it. Viel Glück, du schaffst es nicht. Film. Du meinst die Leinwand. Den Film auf der Leinwand. Ja! Ja! Richtig! Ja! Yes. Im Kino! Okay! Da, da, da, da, da, da, da, da. Wie ist die Melodie? Very good, my young friend! Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Very good, my friend! Oh, Tom Hanks! He's ascending! He's dancing! He's coming down to shake the hand! What is he doing? He slipped! He fell! He fell! Oh my god! Jetzt muss er seinen Wetteinsatz einlösen. Er muss seinen Wetteinsatz einlösen. Er muss jetzt im Film einen Behinderten spielen, der andauernd seine scheiß Pralinenschachtel jedem unter die Nase hält. Jetzt sage ich ein Wort, und zwar Erde. Und du musst sagen, meine ich den Planeten Erde oder das, was man bei Pflanzen in Töpfe reinmacht? Erde. Oder nicht? An was denke ich? Top, die Wette. Ganz kurz, nur mal die Technik zu verraten. Was ich mache, ich sage das Wort, zum Beispiel Blumen, vor deinem Wort. Also ich denke mir Blumenerde und guck dann, ob es zusammenpasst. Okay? Oder die Erde, was natürlich ein bisschen... Nee, ich sag Blumenerde, wenn es nicht passt, weiß ich ja, dass die andere Erde gemeint ist. Ihr könnt auch draußen ruhig mitmachen, ne? Top, die Wette gilt. Blumenerde. Blumen. Nee, war der Planet. Ja! Ja! Yes! Nice! Jawohl, zwei von zwei gut. Versuchen, ey. Also statistisch gesehen sind wir jetzt noch im grünen Bereich. Wollen wir es nochmal probieren? Wir versuchen noch einmal Film. Okay. Ey, wenn wir das schaffen. Jetzt ist natürlich die Frage. Beim zweiten Mal ist es ein bisschen schwieriger, finde ich. Weil entweder er macht das gleiche nochmal. Ja. Aber er wird es ein bisschen anders sagen. Weil man kann nie ein Wort genau gleich aussprechen. Oder ist du sagst, so? Oder du sagst, du nimmst jetzt, um ein bisschen Diversität reinzubringen, nimmst du jetzt den Tesafilm. Ich bin gespannt. Tesafilm. Der Film. Tesafilm. Film. Kann ich es nochmal hören? Film. Du meinst den Tesafilm. Wow. Nee. Ich meinte den Kinofilm. Tut mir leid. Das war unsere Rubrik. Wow. Dingelingeling. Der Film. Was hältst du von meiner Filmidee? Ein Typ, der ist selbstständig. Und er spielt aber keine Rolle. Und er lebt verrückte Abenteuer. Nee, und der hat sich zum Beruf gemacht, dass er künstliche Intelligenzen testet. Das ist sein Job. Er geht zu Firmen, also der hat auch ganz hohes Ansehen in der Branche. Ja, ich überlege gerade, ob es so gut ist, das rauszuhauen. Wenn es jetzt eine gute Idee ist. Ja, ich versuche hier einen Podcast zu machen, Kollege. Wenn du da keinen Bock drauf hast. Lassen wir es. Kommen wir mal zu deinen Anekdoten. Ich bin jetzt bei einem Typen. Ich bin jetzt gerade vorgestellt. Seine Aufgabe ist es, er geht immer zu Firmen, zu IT-Firmen, die künstliche Intelligenzen erstellen. Und seine Aufgabe, Zukunft, schon in der Zukunft spielt das eher. Ne? Eigentlich in der Echtzeit, in der nahen Zukunft, sage ich mal. Und er geht da hin und dann muss er halt immer so den Turing-Test machen. Also ob, wenn du dich mit einer künstlichen Intelligenz unterhältst, das klingt erfunden. Merkst, dass es ein Mensch ist. Oder dass es kein Mensch ist, ob du merkst, dass es künstliche Intelligenz ist. Ja, okay. Und dann geht er immer zu diesen Firmen irgendwie und dann unterhält er sich mit diesen künstlichen Intelligenzen und stellt dann eben immer so eine Bewertung raus an die Firma. Und aufgrund dieser Bewertung kann dann eben die Firma die künstliche Intelligenz verkaufen. Verbessern, weil er halt der große Experte ist. Und dann spricht er eben mit dieser künstlichen Intelligenz und dann passiert irgendwas Cooles. Er verliebt sich in sie. Er verliebt sich in sie. Und dann gibt es allerdings, dann ist es aber unglaubwürdig. Und dann, die Firma patcht dann die Gefühle raus, dass die künstliche Intelligenz keine Gefühle mehr haben soll. Und es gibt nur eine Version. Und in die nächste Version verliebt er sich nicht mehr. Und er muss dann diese Version, in die er sich verliebt hat, suchen. Die irgendwo in der Wüste von Nevada vergraben wurde. Die auf irgendeinem Server ist. Und es dauert wahnsinnig lange. Es ist dann lange, die Hälfte des Films einfach nur runter, ja, runterlädt. Er hat ganz schlechtes Excel Leben. Aufmacht. Ja. Oh shit, nur noch E. Fuck, hab kein 3G mehr. Das ist im Grunde der ganze Film. Falls ihr mitspielen wollt. Was ich mir bei dir auch vorstellen kann, dass die Hälfte des Films einfach so ein sich drehender Hamburger ist, der irgendwie auf so einem Tablett wahnsinnig gut aussieht, wahnsinnig gut ausgeleuchtet ist, auch einfach ganz lange dreht. Ja, ich musste mal in der Frank-Elzner Masterclass einen Beitrag zur Bundesliga machen. Ganz furchtbar. Ich hasse Fußball und alles, was damit zu tun hat. Warum kann man Fußball hassen? Also was hat Fußball mit dir gemacht? Naja, es ist halt einfach maximal uninteressant. Das interessiert mich halt überhaupt. Bist du andere Sportarten interessanter? Ja. Beispiele? Also von der Sportart eher. Finde ich schon okay. Aber jetzt dieses ganze Bundesliga und welche Mannschaft, welcher Spieler und so, das ist mir alles komplett egal. Und dann habe ich auch so einen Beitrag gemacht und wusste nicht, wie ich aus dem Beitrag rausgehen ging, weil der Beitrag ging so, ja, ich interessiere mich nicht für Fußball. Und dann wusste ich nicht, wie man den Beitrag beenden soll. Das war ein sehr kurzer Beitrag, 3 Sekunden. Ja, ich wusste nicht, wie man den Beitrag beenden soll, deswegen habe ich am Ende einfach so ein Bild von so brutzelndem Speck dran geschnitten, 10 Sekunden lang, und einfach so ausfaden lassen. Das war mein Beitrag. War nicht der Beste. Es gibt wahnsinnig gute Ideen in solchen Amateurfilmen manchmal. Ich habe irgendwie, wir haben immer mit Kumpels mal getroffen, haben dann alte Filme, die man in so Literaturkursen gemacht hat, damals irgendwie in der 5. Klasse oder so, haben uns nochmal angeguckt. Ja. Und der Film war Bullshit total. Aber dann war der Abspann kam dann, mit toller Musik und Namen kam. Und dann hat der Cutter sich irgendwie betonen wollen im Abspann. Und das war der krasseste Effekt, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Also Name kommt, coole Musik im Hintergrund. Plötzlich kommt sein Name und die Musik mit dem Schnitt auf seinen Namen hört einfach auf. Und alle gucken auf den Fernseher, was ist jetzt los? Und die Musik fing halt wieder an, als ein anderer Name kam. Was ein total krasser, das ist der krasseste so Effekt. Dumm, ja. Das ist wahnsinnig schlau und wahnsinnig kreativ. Und ich mir dachte, wo holt man denn dann in der Klasse, dann in der Stufe plötzlich diese Kreativität her? Das ist schon ganz geil. Und wir saßen da vom Fernseher und dachten, brilliant. Und der Name bleibt natürlich auch voll hängen. Ja, ja, wir mussten damals in der 8. Klasse auch Filme drehen im Musikunterricht. Und einige von uns hatten kein Schnittprogramm. Das heißt, die hatten nur eine Kamera und mussten dann halt mit der Kamera schneiden. Also halt einen Take aufnehmen, stoppen und dann halt beim nächsten Take anfangen. Wie mit Wein heutzutage. Und so weiter, wie ein Wein, genau. Das Problem war, dass halt nicht jede Szene im ersten Take geklappt hat. Das heißt, du hattest die Outtakes alle im Film drin. War halt manche Szenen wurden halt 4-5 Mal gedreht und immer wieder angesetzt und die wurden nicht rausgeschnitten. Und das ist eigentlich auch ganz geil, die Art, einen Film zu erzählen. Weil du den nicht ernst nehmen kannst. Weil du die Produktion drin hast. Ja. Und du kennst die Szene schon und du merkst, oh, jetzt hat er ein bisschen was verändert und so, weil du hast die Szene ein paar Mal gesehen. Und das war echt lustig. Das war echt, hat mir echt gut gefallen. War echt eine. Ja, finde ich lustig. Coole Zeit damals. Coole Zeit. Wollen wir mal aus der Filmrubrik raus, oder? Du, wir müssen die ab. Ja, komm, mach mal. Bingeling. Booster präsentiert. Das Podcast-UFO. Film. Film. Ach Mensch, du, letzten Mittwoch ist mir was Verrücktes passiert. Davon muss ich dir unbedingt erzählen. Ja, ich bin gespannt. Ich kenne nur die Pointe. Ich weiß nicht, wie weit das die Geschichte beeinflusst. Und zwar, ich habe ja hier gedreht in Köln und bin direkt nach dem Dreh nach Hause gegangen, zum Hauptbahnhof. Und dann auf der Einfahrt zum Studio, ich laufe vor mich hin, völlig nichts ahnend, wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass eine fiese Plastikschlaufe in meinem Weg lag. Und ich bin gestürzt. Und ich bin tatsächlich auf sehr rauem Boden gestürzt. Und es war echt so ein bisschen komisch, weil es war wie so ein Plastikkreis, tatsächlich so ein abgeschlossener Kreis. Und ich bin erst mit einem Fuß drin hängen geblieben und hatte dann so den Kreis um meinem Fuß. Und ich dachte mir, ja, kein Problem, schüttel ich ab. Und in dieser Vorwärtsschüttelbewegung bin ich mit dem anderen Fuß auch noch reingeraten, war also komplett gefesselt und konnte es gar nicht glauben. Ich war in so einem, ach, das kann doch jetzt nicht wahr, das ist ja schon sehr, sehr weit hergeholt. Das ist schon sehr slapstickig, was mir gerade passiert. Genau in die Schlaufe so laufen. Aber bist du so reflektiert, dass du dann in diesen Momenten so schon über dich nachdenkst? Ja, ist das auch was, diese Comedy, dass die uns kaputt macht? Ja, absolut. Aber ich dachte mir schon so, also das. Ne, weil ich hatte das Gefühl, oh shit, ich häng fest. Dachte mir dann aber, naja, das kann nicht sein, die Wahrscheinlichkeit, dass das stattfindet. Und dann wollte ich so ein paar Schritte gehen, konnte nicht und war im Begriff zu stürzen. Und auch im Sturz dachte ich mir noch, ach Quatsch, also da bin ich ja. Das ist schon sehr unwahrscheinlich, was mir gerade passiert hier. Bin ich ja gleich wieder raus. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder meinen Fuß befreien können und kann wieder stehen. Nope. Bin weitergefahren und bin wirklich gestürzt. Und ich habe tatsächlich erst, als ich auf dem Boden aufgeschlagen bin, und es ist ja echt ein krasses Erlebnis, wenn du einfach so völlig ungebremst einfach nach vorne umfällst, aus, sag ich mal, da fährt man ja Hände, wo man sich abstützt. Ja, Hände. Und ich habe mir dann auch die aber du fällst ja nicht tief. Bei deinen 1,30. Ja, geht schon. Und ich habe mich an den Händen aufgestürzt und mir die Hände auch aufgerissen, haben komplett geblutet, beide Hände. Hände? Und geblutet. Hände geblutet. Und ich konnte nichts machen, ich konnte mich jetzt nicht verbinden oder so. Dann habe ich mich halt abgetupft und bin halt weitergegangen zum Hauptbahnhof. Und stand dann halt so auch in der U-Bahn und so und halt mit blutenden Händen. Ja, und ich mir dachte, okay, Kinder haben immer blutende Hände. Das ist am meisten der Welt. Wenn so ein Erwachsener neben dir steht, denkt man, oh, das ist Jesus. Der Messias ist zurückgekehrt. Das war auch so eine komische Situation irgendwie. Das hatte so ein bisschen was Animalisches. Ich habe dann auch mein iPhone in die Hand genommen und so ein bisschen rumgespielt und hatte so Blutschlieren auf meinem iPhone, was auch so ein cooler Moment war irgendwie so. Die organisierte Zivilisation, Der technische Fortschritt, aber dieses animalisch dreckige Blut, vor allem, diese Gewalt. Das sieht man ja sonst in Filmen auch. Also Blut auf solchen technischen Geräten sieht man ja sonst, die sind absolut. Ja so rein. Auch so Apple-Produkte sind so perfekt. Ja. Wenn da so ein Blutschlierer drauf oder ist. Oder zum Beispiel auch die Szene in Fight Club, wo er das, glaube ich, Mal bei Fight Club war. Die erste Regel. Ach, ist so uncool, wenn man das sagt, ne? Das ist so uncool. Und dann ist Ed Norton in diesem Meeting und trifft sich gerade mit... Ed! Bist du schon beim Ed? Schon beim Ed, ja. Und ja, also Ed ist dann in dem Meeting und alle halt im Business-Anzug und sitzen da und reden über Marketing. Yeah. Und er ist halt innerlich komplett zerstört, blaues Auge. Und dann bluten seine Zähne, so sein Mund blutet. Und dann Zähne? Also, geblutet. Zähne geblutet. Ja, oh Gottes Willen. Und dann fletscht er halt so seine Zähne dem Kollegen entgegen. Und das ist auch so ein schöner Moment, wo dieses rohe Animalische auf das Zivilisatorische trifft. Ja. Auf jeden Fall, die Geschichte geht noch weiter. Aber behaltet im Hinterkopf, meine Hände geblutet. Und dann bin ich am Hauptbahnhof angekommen in Köln. Und dann laufe ich da so durch die Gegend. Und dann läuft plötzlich so ein junger Typ neben mir und sagt so, hey, ich würde dich gerne einladen. Gib dir so die Hand. Der sagt, ich würde dich gerne einladen. Und ich dachte mir halt irgendwie, keine Ahnung, er hat mich erkannt oder so, wird mich gerne in seinen YouTube-Channel oder seinen Podcast einladen. Ich denke mir, geil, okay, klar, immer gerne. Oh, das ist so uncool. Du bist so ja, mein Gott. Deine Gedanken sind so arrogant. Warum? Ach, als ob du damit nicht rechnen würde. Ja, als ob es meine Geburtstagsparty einladen würde oder was. Ja, wieso denn nicht? Er hat den Luftballon und hat eine Klausnase auf. Er war 8 Jahre alt, das kannst du dir doch vorstellen. Auf jeden Fall, ich dann so, ja, okay, cool, worum geht's? Und er meint dann so, ja, ich bin Verführungskünstler. Hab ich mir auch gedacht, Alter, ist das jetzt wirklich... Naja, aber Unscheiß, wenn du ein so guter Verführungskünstler bist, hätte ich ja nicht schon ja gesagt. Alter, ich bin auch gedacht, so gut bist ist du es nicht. Schon so weit, dass mich Leute auf der Straße in der Öffentlichkeit ansprechen und sagen... Hey, du brauchst Hilfe beim Flirten. Bitte lass mich dir helfen. Lass mich dich zu meinem Seminar einladen. Das wollte er nämlich, mich zu seinem Seminar einladen. Ich war dann schon so ein bisschen so, aha, sehe ich so aus, als würde ich es brauchen oder was? Und er so, nein, das kann jeder total gut gebrauchen. Ein bisschen selbstsicherer werden, Selbstbewusstsein, bla bla bla. Und ich so, ja, cool, nee, danke. Und dann wollte er mir zum Abschied noch die Hand geben. Aber meine Hände geblutet. Und dann... wo ich mir auch nur vorstellen kann, was der Typ einfach für einen Eindruck von mir gehabt hat. Aber sah der wahnsinnig gut aus oder so? Nein. Meine Vorstellung ist, wenn man dann als Verführungskünstler wahnsinnig gut aussieht und dann einfach zu Leute einlädt, ganz viele, ja, mein Seminar, Verführungskünstler, lädt man ganz viele Leute ein, dann abends 18 Uhr, das Licht geht an im Saal, Verführungskünstler betritt die Bühne und sagt einfach nur, ja, ihr braucht Aussehen und verlässt wieder die Bühne. Ja, genau. Wäre ganz gut, wenn ihr aussieht wie ich. Macht's gut. Macht's gut, tschüss. Broschüren gibt's am Eingang. Auf jeden Fall, ich fand das so eine lustige Situation, dieses, ja, okay, gut, mein Angebot wurde nicht angenommen. Ciao, mach's gut, Hände geben und nicht. Und ich dann so, ja, ich bin gerade hingefallen, ich blute. Ich kann dir nicht die Hand geben. Einfach diese, ja, ich bin gerade hingefallen, ich blute. Wo der Typ sich auch gedacht hat, das ist auch so ein No-Go, ne, für erwachsene Menschen. Welchen muss ich hier eigentlich an Land gezogen haben? Ich bin gerade hingefallen. Aber da habe ich mir auch, also früher, als ich noch kleiner war und meine Oma, kurz vor ihrem Tod, oh Gott. Nee, weil da fällt man halt oft hin. Im Alter fällt man halt einfach oft hin. Im Krieg fällt man auch, sagt man ja auch. Und als Kind fällt man auch oft hin. Ja. Aber wenn man irgendwann zwischen 16 und, sagen wir mal, 60. 78 ja. Sagt, ich bin hingefallen, ist ein No-Go. Absolut. Es ist gesellschaftlich nicht akzeptiert, nicht hinzufallen. Ja. Nee, überhaupt nicht. Und die Plastikkordel, das glaubt ihr kein. Und du mit deinen 31 Jahren, dass du da hinfällst, glaubt dir niemand. Ja, und dann auch noch meine Hände bluten. Ich kann nichts machen, meine Hände geblutet. Und dann, übrigens, oh, ihr könnt euch bald auf einen guten Gag freuen auf meinem Instagram-Account. Mir ist nämlich ein guter visueller Gag eingefallen, den wollte ich dann umsetzen und habe mir dafür ein Chai Latte bei Starbucks gekauft. Und hast den anderen Namen genannt und hat jemand Valentin draufgeschrieben auf den Becher und das ist der ganze Gag. Und hab dann ein Foto von dem gemacht und dann fand ich es so gut und dann in dem Moment, weil der Verführungskünstler ist überall durch den Bahnhof gelaufen und genau in dem Moment... verfolgt, genau, aber ein Stalker. Genau in dem Moment, Stalking nennt man das auch, Verführungskunst, aka Stalking. Und genau in dem Moment, in dem er mir entgegengelaufen ist, habe ich gerade ein Foto von meinem Starbucks-Becher gemacht, was erstens so dieses klassische Hipsterige ist, aber halt dieser Starbucks-Becher in meiner blutigen Hand und ich fotografiere meine blutige Hand. Ich fand es auch wieder so peinlich. Es geht ein Augenrollen durch die Podcast-UFO-Gemeinde gerade. Ja. Ich fand es so peinlich, dass dieser Podcast-UFO-Typ genau in dem Moment in mir vorbeigelaufen ist. Naja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... sehr guter Anfang. Ich hätte auch so anfangen müssen. Nee, aber ich glaube wirklich, dass man, das haben wir auch schon oft gesagt, dass Comedy einen so ein bisschen kaputt macht. Also auch gerade, wie du sagst, im Fallen, wo man dann vielleicht eher daran denken sollte, gut, wie schütze ich mich jetzt? Ich falle gerade hin. Bin ich verhindert? Solche Fragen sollte man sich dann stellen. Ja. Man denkt aber darüber nach, das ist gerade sehr unwahrscheinlich, was mir passiert. Genau wie ich mich dann abends mal mich im Bett befand und über mir die Nachbarn haben Radau gemacht. Wir sind wie mit Steppschuhen durch die Wohnung gelaufen. Ja. Und dann habe ich, anstatt mich wie ein normaler Mensch darüber aufzuregen, saß ich da und hab mir einen Tweet darüber überlegt. Dachte mir, das ist gerade perfekt, was dir passiert. Du erlebst was. Ja, du machst es. Du musst dafür nichts machen. Lass sie machen da oben. Lass die Radau machen. Die Welt liefert dir die Feedline. Dann saß ich da und dachte mir so, ja, okay, die Blue Man Group ist über dir eingezogen, geprobt. Ja, ja. Oder sowas. Und dann die ganze Zeit habe ich mir überlegt, aber das ist ja das Falsche eigentlich. Sollte man sich darüber aufregen? Sollte man wie ein normaler Mensch da hochgehen und sagen, ey, sie machen laute Geräusche. Ich will auch schlafen. Vielleicht mal. Ja. Es ist 21 Uhr. So, aber man macht's dann nicht. Es ist 13 Uhr. Stefan Dinze liegt im Bett draußen, scheint noch die Sonne. Weit aufgerissenen Augen liegt er im Bett. Und sagt, komm, Welt, gib mir was. Weit grinsen sind die da drin. Nee. Hast du schon mal einen Pfarrer belogen? Ja. Echt? Tatsächlich in der Beichte sogar. Damals vielleicht sind wir deswegen da, wo wir jetzt sind. Damals im im Religionsunterricht sollten wir auch mal so in die Kirche gehen und beichten. Und ich habe mir tatsächlich. Du bist katholisch auch, ne? Ja, ich habe mir tatsächlich eine schlimmere Sünde ausgedacht, als ich sie hatte. Weil ich meine Sünden so langweilig fand. Ich auch. Dass ich mir eine schlimmere Sünde ausgedacht habe. Was ja eigentlich nur die noch größere. Aber was hast du wirklich damals so gemacht? Was Schlimmes war? Was für Beichten? Ich habe mich mit meinen Brüdern gestritten. Das war's halt. Gestritten, ne? Gestritten. Und du hast gestritten. Tiere getötet wahrscheinlich als Kind. Tötet man Tiere? Ja. Ich habe einen Fisch erschossen. So. Okay. Nee, aber ich hab's. Also mir ist es mal eingefallen, neulich auch irgendwie, da habe ich drüber nachgedacht. Ja. Was könnte ich mal hier erzählen für lustige Geschichten, wenn wir mal in einer Situation. Im Bett lag. Wenn wir uns mal in einer lustigen Situation befinden. 16 Uhr im Bett lag. In dieser tragischen Situation, dass wir wieder nichts zu erzählen haben. Und Dann ist mir diese Geschichte eingefallen. Ich habe damals nämlich für eine Projektarbeit im Philosophieunterricht, da sollten wir uns Themen aussuchen. Ich habe mir das Thema ausgesucht, Wissenschaft versus Religion. Ja. Also, ist noch in der modernen Wissenschaft Platz für einen Gott und so. Mhm. Aber wirklich, auch ist noch nicht so jung und noch nicht so alt, dann hat man sich halt trotzdem schon ein paar Gedanken gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ich gehe zu einem Priester und interview den. Dann habe ich auch aber einen Wissenschaftler interviewt, vom CERN sogar damals, mega cool. Mhm. Und dann habe ich aber auch den Priester interviewt. Und du kannst die nicht so wirklich ernst interviewen, weil du die ganze Zeit denkst, das sind ja schon die nettesten Menschen, die es so gibt auf der Welt. Mhm. Priester sind schon wahnsinnig nett. Und dann saß ich davor und dachte mir so, und dann wollte ich die ganze Zeit fragen, ist denn da noch Platz für Gott eigentlich in der modernen Wissenschaft? Und dann saß da dieser grinsende Mann in seiner spartanischen Wohnung vor mir, überall die Bilder, wie er Häuser in Sarajevo wieder aufbaut und so. Und das kannst du nicht fragen. Und irgendwann, und dann hat er aber das Interview irgendwie an sich gerissen und hat dann gefragt, glaubst du denn an Gott? Und dann sitzt du da, schreibst eine Arbeit darüber, dass es keinen Gott geben kann, ja, und sagst dann ja einfach, na klar. Und dann ist mir auch klar geworden, du belügst gerade einen Pfarrer. Das ist schlimm. Du belügst gerade, also wenn es dann Gott gibt, du landest so fucking in der Hölle. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich die Geschichte erzählt, wie ich damals in der Fahrschule saß, bei der theoretischen Prüfung und eine Frage nicht wusste. Mhm. Und ist ja sehr unwahrscheinlich, dass am Neben-PC gerade genau die gleiche Frage erscheint. Und am Neben-PC... Gott hat mir geholfen zu betrügen. Ist genau die gleiche Frage erschienen. Und die wusste es auch, die Person. Also sind zwar sehr unwahrscheinlich, sind wirklich sehr unwahrscheinlich. Ja. Es gibt so ganz viele Fragen. Dann habe ich diese Frage aber auch da abgespäht, konnte sogar noch sehen, weil es genau der PC neben mir war. Und das war mir richtig peinlich dann. Aber er hat gesagt, ja, das ist Gott. Whatever, man. Whatever works for you. Krass. Hat mich aber nachträglich noch sehr beeindruckt. Dankeschön. Das war Stefan Nitze mit seiner Anekdote. Der Herr in der Fahrschule. Das Problem könnte auch sein, dass wir heute auf Couches sitzen. Jeder hat eine Couch und ja, wir liegen, wir flitzen uns hier so rum. Dass ich direkt vor der Aufnahme zwei Hotdogs gegessen habe. Es gibt so viele Gründe, warum diese Folge nicht so gut geworden ist. Aber allen voran ist es der Grund, dass wir uns den ganzen Tag schon gesehen haben und uns nicht mehr zu viel zu erzählen haben. Ja. Und wir letzte Folge eine gute Folge rausgehauen haben und nächste Woche ein Special Guest kommt. Nächste Woche kommt ein Special Guest, ist erstmal Sommerpause, ein bisschen, weil ich eine Woche lang in Urlaub fahre. Und danach kommt aber die Knallerfolge. Magst du mal erzählen, wohin du fährst? Ach, ist gar nicht ganz unspektakulär. Ich fahre an See, ja, mit meinen Freunden wie jedes Jahr. Und ich werde mir ein 5 Minuten Stand-Up-Programm zurechtlegen. Das sage ich jetzt hier, weil dann kann ich nicht mehr zurückziehen. Ich sage hier, ich werde mir für nächste Folge ein 5 Minuten Stand-Up-Programm zurechtlegen und es vor Maxi Schittenbauer präsentieren. Das sind verraten. Unironisch und ohne... Man kann schlechter Gäste nicht anteasern. Nein, aber es ist ja, alle, die auf Twitter aktiv sind, wissen das ja schon. Alle nicht, tatsächlich Maxi Schittenbauer wird in die nächste Folge kommen, hoffentlich. Oh Gott, wie uncool. Und ich werde es nicht ironisch machen. Also sollte ich es ironisch machen, werdet ihr jetzt wissen, dass es eigentlich nicht ironisch gemeint ist. Von wegen, naja, das ist ja alles total schlecht und ach, es ist ja bla bla bla. Sondern ich würde es schon ernsthaft machen und ich will gucken, wie er reagiert. Ich will gucken, wie ihr reagiert. Und ich will gucken, ob ich eine Karriereoption Stand-Up-Comedian habe, ja oder nein. Und alle, die sich diese Folge angehört haben, werden die Antwort bereits kennen. Sie lautet: Nein, Florentin hat keine Zukunft im Bereich Stand-Up. Maxi, sowohl der andere Gast, der noch kommen wird, als auch ich, sind der Meinung, dass Florentin seine Karriere an der Stelle begraben sollte und lieber eine Art Podcast-Netzwerk gründen sollte, wo er dann klar macht, dass seine Zukunft da liegt und eigentlich auch die Zukunft Deutschlands im Medienbereich. Das waren Florentin und Stefan von Das Podcast UFO. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hatten gerade Stefan Titze. Mein Name ist Florentin Will. Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Tag. Bis dahin. Und eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Lass uns mal ein bisschen. Wollen wir nicht mal ein bisschen singen? Können wir singen nochmal ein bisschen? Was? I tell you what you want, what you really, really want. I tell you what you want, what you really, really want. I wanna really, really wanna, wanna, sing a sick. Das war eine schlechte Folge. Ich bin ein bisschen sentimental. Aber wenn man bedenkt, dass jede Folge ein Funken Wahrheit trägt, dann war das die Offenbarung des Florentin W. und Stefan T. In unserem Herzen funkelt ein Rubin, wunderschön und hell erleuchtet sitzt er dort im Regen mit Stefan Tietze in der Hand und Florentin auf einem Weg. Laufen sie durch die Stadt Hand in Hand. Stefan und Florentin und der Rubin erleben ein Abenteuer. Sie gehen ins Phantasialand und fahren mit der Black Mamba 10 Runden, nachdem sie sich in 3/4 Stunde angestellt haben. Der Rubin ist eine Metapher. Das habt ihr bestimmt schon erraten. Wofür allerdings, das werden wir euch nicht verraten. Weil wir es selbst nicht wissen. Metapher. Weil wir es selbst nicht wissen. Rap-Part. Weil wir es selbst nicht wissen. Mein Name ist Stefan, das Pfandschild für Spaß. Und ich glaube, wir geben jetzt Gas. Der Florentin ist am Start. Er weiß, wie es geht. Ich glaube, wir gehen, wie er steht. Das Podcast UFO ist jetzt gelandet. Wir wollen nicht, dass ihr in der Podcast UFO strandet. Salz, Pfeffer, Pfeffer, Salz. Rubin, rote Augen hat Stefan um den Hals. Das war der Rapper. Er hat etwas fremd in dem Lied gewirkt. Doch das ist kein Problem, denn das ist der Sinn von Rapper. Wenn der Song nicht 3 Minuten trägt.